Erster, ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich für euch und die Menschen in Laodikia kämpfe, obwohl viele von euch mich noch nie persönlich gesehen haben. Zweiter, mein Ziel ist es, dass eure Herzen ermutigt und durch die Liebe fest verbunden werden, damit ihr die volle Gewissheit und das Verständnis für das Geheimnis Gottes erlangt, welches Christus ist. Dritter, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, so dass wir dort alles finden können, was wir wissen müssen. Vierter, ich sage euch das, damit niemand euch durch schöne, aber falsche Reden täuscht oder vom richtigen Weg abbringt. Fünfter, auch wenn ich körperlich nicht bei euch bin, so bin ich doch im Geist anwesend und freue mich darüber, wie geordnet und fest euer Glaube an Christus ist. Sechster, da ihr nun Jesus Christus als euren Herrn angenommen habt, sollt ihr auch euer tägliches Leben eng mit ihm führen. Siebter, bleibt fest in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf ihm auf, während ihr im Glauben wächst und Gott immer wieder von Herzen dankt. Achter, achtet darauf, dass euch niemand durch menschliche Philosophien oder leere Versprechungen gefangen nimmt, die nur auf Traditionen und weltlichen Prinzipien basieren statt auf Christus. Neunter, denn in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes in menschlicher Gestalt, weshalb er die höchste Autorität besitzt. Zehnter, durch eure Verbindung mit ihm habt ihr an dieser Fülle teil, weil er über alle Mächte und Gewalten dieser Welt herrscht. Elfter, in ihm wurdet ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen menschlichen Eingriff, sondern indem Christus eure alte, sündige Natur von euch trennte. Zwölfter, als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden, und durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat, seid ihr auch mit ihm auferstanden. 13. Früher wart ihr geistlich tot wegen eurer Sünden, aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht und uns alle Schuld vergeben. 14. Er hat die Liste unserer Schulden vernichtet, die durch die Gesetze gegen uns stand, indem er sie symbolisch an das Kreuz nagelte und so beseitigte. 15. Er hat die geistlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er durch seinen Tod am Kreuz über sie triumphierte. 16. Deshalb soll euch niemand verurteilen, wenn es um Regeln für Essen und Trinken oder um die Einhaltung von Feiertagen und Sabbaten geht. 17. Diese Dinge waren nur ein Schatten von dem, was kommen sollte, aber die eigentliche Wirklichkeit finden wir allein in Christus. 18. Lasst euch den Sieg nicht von Leuten nehmen, die falsche Demut zeigen, Engel verehren oder sich auf ihre Visionen verlassen, da sie nur eingebildet und stolz sind. 19. Solche Menschen halten sich nicht an Christus, der das Haupt ist und den ganzen Körper durch Gelenke und Bänder zusammenhält, damit er durch Gott wächst. 20. Wenn ihr mit Christus gestorben seid und die Regeln dieser Welt hinter euch gelassen habt, warum lasst ihr euch dann immer noch Vorschriften machen, als ob ihr zur Welt gehörtet? 21. Man sagt euch, das darfst du nicht anfassen, das darfst du nicht essen und das darfst du nicht berühren. 22. Alle diese Dinge vergehen durch den Gebrauch, weil es sich nur um menschliche Gebote und Lehren handelt, die keine dauerhafte Bedeutung haben. 23. Diese Regeln wirken zwar weise durch ihre strenge Frömmigkeit und körperliche Härte, aber sie sind wertlos im Kampf gegen die menschliche Selbstsucht.